für dich ein bisschen näher, echter und absolut authentisch. Ich werde sie dir erzählen, damit sie uns beiden helfen mag, dir und mir. Es ist die Geschichte einer Beziehung voller psychischer, emotionaler und auch körperlicher Gewalt. Es ist eine Geschichte voller Kontrolle, Hass, Angst und Ohnmacht. Aber auch eine mit Hoffnung, weil ich ihr trotz Rückfällen am Ende doch noch entkommen konnte. Nun wünscht sich meine Seele Frieden und sie weiß, es ist an der Zeit, endlich loszulassen. Die Geschichte wird in Kürze beginnen.